die Geschichte der Menschheit im Grunde genommen nichts anderes ist als die Geschichte eines langsamen Selbstmordes. Und zwar, obwohl ein Zufall der Evolution dem Menschen mehr Intelligenz verliehen hat als irgendeinem anderen Lebewesen. Doch der Mensch war nicht dazu fähig, Maß zu halten und diese verhängnisvolle Gabe sinnvoll zu nutzen. Er wusste damit summa summarum nichts Besseres anzufangen, als die wirksamsten Methoden zu erfinden, Selbstmord zu begehen. Ja, Massen-Selbstmord zu begehen, sich selbst zu vernichten.